Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Ich freue mich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, dass ihr dabei seid und zuhört. Und ich fange einfach mal direkt an. Und zwar habe ich mir überlegt, worüber könnte ich denn reden? Leider habe ich gar keine Ahnung von Ernährung oder Kochen oder Sport oder sonst was. Also habe ich mir gedacht, rede ich einfach ein bisschen über das Leben. Und ich bin gerade, also kurz zu mir, ich habe letztes Jahr Abi gemacht, jetzt vor genau einem Jahr ungefähr. Jetzt mittlerweile, es entschuldigt mein M, ich bin irgendwie aufgeregt. also ohne das M. Hallo, was mache ich denn hier? Sorry, Leute. Also, ich studiere mittlerweile hier in Köln. Ich komme aus Köln, beziehungsweise aus der Nähe von Köln. Und ich habe mir gedacht, ich bin genau in dieser Phase so oder voll in diesen durch Familie und Freunde, in diesen, ja, wir machen Business und denk nicht dran, ins Angestelltenverhältnis zu kommen. Und die Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wissen bestimmt genau, welche Leute, also welche YouTuber und so weiter ich meine und von denen ich hier inspiriert wurde. Heute soll es aber gar nicht eher darum gehen, sondern eher um das Thema, was kann man nach dem Abi machen. Denn ich weiß noch, als ich jetzt halt, wie gesagt, kurz vorm Abi stand, habe ich mir halt auch mega lang Gedanken gemacht und auch ganz viel gegoogelt. Und es gibt natürlich mega viel auf YouTube zum Beispiel mit Work and Travel und das große Thema und was hast du nicht gesehen. Und ja, es ist halt einfach, ich finde, dass man halt manche Aspekte, was man auch noch machen kann, überhaupt nicht beachtet. Und bei mir ist es so, ich habe halt auch überlegt, ja, machst du Work and Travel? Und ich wollte das auch erst machen mit einer Freundin, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das hat nie so Hand angenommen. Also das war nie so eine Gestalt irgendwie. Das war immer so eine Idee und wir haben immer mal was gesucht. Aber es war nie, wir wussten nie, wie wir das anpacken sollen, wo man anfängt. Und letztendlich hat es dann auch nicht geklappt und es war auch irgendwie so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, sorry, dass ich hier so behindert auf mein Bein klopfe. Ich hoffe, man hört das nicht. Es ist so eine Sache, da weiß man schon von Anfang an, dass das nicht klappt. Es ist einfach nicht zu groß, aber es ist einfach zu schwammig. Und irgendwie hatte ich nie ein Problem damit, dass das klappt. Also dann, ich hatte das schon so im Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Und ich bin eigentlich sonst niemand, der so sagt, ja, ich guck einfach mal, sondern ich bin sonst immer so, wenn ich was möchte, dann stehe ich auch 100% dahinter und dann denke ich mir die ganze Zeit, das wird funktionieren, das ist alles kein Problem. Ja, es war aber dann da halt nicht so, war aber auch nicht schlimm. Und dann stand ich halt da und dachte mir so, boah, ein Jahr lang jetzt was zu machen. Also wir hatten sowieso nur geplant, irgendwie 2-3 Monate weg zu sein. Weil ich weiß noch, da saß ich mit einer Freundin, also mit dieser einen gewissen Person auf einer Parkbank abends. Und dann waren wir so am Überlegen und dann meinte ich so, boah, überleg mal, du siehst deine Oma ein halbes Jahr nicht, wenn man jetzt weggeht, was, wenn was passiert, deine Familie, kostbare Zeit und so. Plötzlich war mir das alles ganz wichtig. Oder es war mir die ganze Zeit wichtig, aber halt nie so benannt wichtig. Und ja, ihr wisst bestimmt, wie ich das meine. Und dann ist mir halt klar geworden, dass ich nicht bereit bin, für 2 Monate ein ganzes Jahr zu opfern. Weil wenn die Uni anfängt, dann fängt sie nun mal an und es gibt halt nicht so viel, was dann irgendwie im März anfängt. Irgendwie war mir auch das zu lang. Und dann ist mir die eine Sache aufgefallen, über die ich hier in diesem Podcast mit euch reden möchte. Und zwar gibt es zwischen dem Abi und der Uni, ich sag mal, die so im Oktober anfängt, genau oder ungefähr genau, je nach Uni, 3 Monate, in denen ihr so scheiße viel machen könnt, das glaubt ihr gar nicht. Und ich finde, diese 3 Monate werden mega unterschätzt, weil entweder ist es, du gehst ein komplettes Jahr und machst Work and Travel oder du machst nichts. Und ich habe auch meinen Abi-Urlaub gemacht. Wir waren auch auf Mallorca, aber halt also vor dem Abi-Ball. Und danach war ich auch noch eine Woche mit meiner Familie im Urlaub. Das heißt, und war trotzdem danach 3 Monate weg. Davon möchte ich nämlich heute euch erzählen, um vielleicht irgendwie ein bisschen zu inspirieren und euch auch so die Angst davor zu nehmen, was zu verpassen, wenn man doch direkt studiert. Weil bei mir im Studium war es so, ich weiß es noch ganz genau, ich bin eine der Jüngsten bei mir, weil ich allgemein immer relativ jung war und dann halt, wie gesagt, auch mir dieses Jahr jetzt nicht freigenommen habe, sondern diese 3 Monate vernünftig genutzt hat. Und jeder meinte so, boah, war krass, du machst direkt weiter. Und ich konnte aber immer auch ehrlich zu mir selbst sagen, ja, aber ich war doch in Spanien. Also Dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ich habe doch was gemacht. Ich habe mega die Erfahrung gemacht. Und für mich, jetzt, wo ich aus diesen 3 Monaten zurück bin, weiß ich für mich selber, dass so Work and Travel gar nicht richtig was für mich wäre. Beziehungsweise, das klingt jetzt voll nach, also es ist ja gar nichts für mich. Aber ich wollte einfach nicht mehr. Also ich wusste halt, als ich diese 3 Monate gemacht habe, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, was ich gemacht habe. Aber ganz kurz, ich wusste nicht, was ich danach mache. Ich habe halt gedacht, ich mache einfach weiter und mache dasselbe woanders wieder für 3, 4 Monate, wenn ich so Bock drauf habe. Aber ich wollte was lernen, ich wollte studieren, ich hatte Bock darauf, wieder bei meiner Familie zu sein und so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe zwar noch nie davon gehört, auf YouTube oder irgendwo auf Blogs, dass jemand gesagt hat, ja, es war ein Fehler, mir jetzt dieses ganze Jahr freizunehmen. Aber für mich wäre es, glaube ich, einer gewesen. Also ich habe mich ja dann dagegen entschieden, obwohl es gut war. So, jetzt mal kurz zu dem, was ich gemacht habe. Ich hatte halt gedacht, was machst du jetzt? Alleine willst du eigentlich auch nicht reisen. Und dann, das kann ich jedem empfehlen, habe ich erstmal überlegt, was mache ich denn gerne, außer jetzt das Traveln und Reisen, sondern was mache ich hier einfach gerne, was sind meine Hobbys? Und bei mir war es halt schon immer das Reiten. Das ist jetzt natürlich so ein Thema für sich und alle Nicht-Pferdemädchen werden jetzt schreien, um Gottes Willen, sie ist ein Pferdemädchen. Das ist dann nun mal aber so. Aber wenn man zum Beispiel jetzt gerne schreibt oder gerne Tennis spielt, ein Freund von mir ist dann in die USA gegangen mit so einem Tennisstipendium, was der irgendwie bekommen hat, weil er sich reingehängt hat. Und bei mir war es eben so, ich habe gegoogelt und dann bin ich einfach darauf gekommen, dass man halt Praktika machen kann auf so ausländischen Pferdehöfen sozusagen. Und dann habe ich eine deutsche, da gibt es ganz viele, auch in Griechenland oder so. Und für mich war Spanien, fand ich einfach cool, weil man muss halt dazu sagen, diese 3 Monate liegen halt genau im Sommer. Das heißt, wenn ihr nach Spanien, Griechenland, Italien geht, habt ihr den puren Sommer. Ich hatte durchgängig 40 Grad, wirklich. Ich war braun bis zum geht nicht mehr. Und ich habe dann auch ganz schnell meine Sachen gepackt. Das ging auch alles ganz schnell. Ich muss sagen, ich hatte einfach Glück, weil ich habe halt genau diese 3 Monate bekommen. Eigentlich machen die das nur ein halbes Jahr oder so. Aber ich hatte halt genau den Platz. Aber halt mit Glück. Aber das kann ja auch jedem anderen passieren, wisst ihr? Wer sagt, dass es nur mir passiert? Beziehungsweise es gibt auch woanders bestimmt für 3 Monate einen Praktikumsplatz, sorry. Und dann habe ich da einfach hingeschrieben und es ging so schnell, wirklich, innerhalb von, ich weiß es noch ganz genau, ich habe auf die E-Mail gewartet, an meinem Abiball habe ich die Zusage bekommen und ich habe geweint und ich habe mich so gefreut und weil ich weiß noch ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, so als müsste ich, als wäre es so schwer hier zu bleiben und als wäre alles so sinnlos und ich müsste direkt studieren und würde gar nichts erleben, wisst ihr, was ich meine? Und jetzt komme ich mit einer ganz anderen Gefühl zurück. Ich wollte nach Hause, ich wollte wieder zu meiner Familie und ich fand das alles mega schön in Spanien und ich habe so viel erlebt, das kann man gar nicht in Worte fassen, aber ich wollte einfach zurück und das ist so dieser krasse Unterschied, was ich am Anfang meinte, dass die Work and Traveler halt Menschen so für, also die können das einfach, aber für mich war es, wie gesagt, diese 3 Monate perfekt, weil ich einfach zurückkam und ich bin gegangen in der Situation, dass ich gedacht habe, oh Gott, was machst du hier? Es ist alles so normal und du weißt gar nicht wohin und du musst jetzt was machen, weil du keine anderen Chancen hattest, so ins Ausland zu gehen. Das ging nicht. Und ich kam zurück mit dem Gefühl so, ich habe was gemacht. Ich habe genau das gemacht, was ich wollte. Ich habe dafür gekämpft, ich habe mich eingesetzt. Ich habe die Zeit perfekt genutzt und das Schicksal halt mitgespielt. Es hat mir diese Chance gegeben. Jetzt gehe ich zu sehr ins, ich will hier gar nicht so ausschweifen, aber ich habe mich einfach so gefühlt, als wüsste ich jetzt, was ich an meinem Zuhause habe. Und ich will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, wie ich da gearbeitet habe, weil es vielleicht für viele bestimmt nicht interessant ist. Irgendwie, wenn ihr da Lust drauf habt, kann ich mal eine Podcast-Folge machen, wo ich nur darüber rede, für alle Pferdemädels unter euch. Aber ansonsten, ich habe halt einfach sehr, sehr hart gearbeitet. Das war halt so ein Ferien, also so ein Reiterhof, aber für Erwachsene. Und wir haben halt alles gemacht, von der Bedienung zum Kellnern, den Ausreiten. Es ist natürlich wunderschön am Meer, mit deinen Pferden auszureiten, wenn man Reiter ist. Also es war wunderschön, die Gegend war toll. Wir sind natürlich junge Mädels, also ich habe da noch mit einer anderen zusammen gewohnt, die war auch Praktikantin, das sind immer 2, Gott sei Dank. Und auch alles Deutsche eigentlich. Und wir sind feiern gegangen, ständig, haben halt Leute kennengelernt Und wir sind, haben auch viel mit den Gästen gemacht, mit Jungen oder Alten. Mit den Alten saßen wir abends und haben was getrunken. Mit den Jungen sind wir mit deren Mietauto irgendwo hingefahren mit. Es gab halt echt alles. Also das war echt sehr, sehr, sehr, sehr cool. Aber an sich war es einfach so harte Arbeit. Das kennen bestimmt viele, die irgendwie auf einer Kiwi-Farm oder so in Australien mal gearbeitet haben. Ich will hier auch Work and Travel überhaupt nicht runter machen. Das ist mega geil. Aber für alle, die sich das halt vielleicht nicht trauen, noch nicht, wollte ich einfach mal diese andere Möglichkeit auftun. Und genau, es ist einfach, wenn man hart gearbeitet hat, dann kommt einem das Chillen zu Hause und das Lernen viel einfacher vor. Also so ist das bei mir, weil man halt so einmal körperlich richtig, richtig hart gearbeitet hat. Das ist halt nichts im Vergleich zu Mama im Haushalt helfen oder mal ein bisschen putzen oder so. Weil es halt einfach jeden Tag ist. Wir hatten halt einen Tag in der Woche frei. Das hat aber auch völlig gereicht. Ja, oder was heißt völlig gereicht? Egal, ich gehe wieder zu sehr ins Detail von meinem Job an sich. Aber an sich will ich halt sagen, diese 3 Monate bieten einem so viel, rauszugehen und auch zu sagen, ich habe das gemacht, was ich wollte und nicht das, was jeder auf YouTube macht. Also wie gesagt, ich will gar nicht schlecht machen. Work and Travel ist was mega Geiles und ganz ehrlich, ich werde das bestimmt auch irgendwann mal machen, weil es ist einfach reizvoll. Aber vielleicht für den einen oder anderen ist das gar nicht so krass was. Oder man traut es sich halt am Ende doch nicht und bevor ihr nichts macht, könnt ihr halt diese 3 Monate mega nutzen. Und ja, da müsst ihr einfach mal googeln und Praktika, nicht alles ist so gut bezahlt. Was ich euch sagen möchte, geht nicht oder wenn ihr das Geld habt, macht es. Da kenne ich auch Leute. Aber dieses ganze, ich weiß nicht, ob ich die nennen darf, diese ganzen Internetseiten, wo ihr zahlen müsst, um diese Praktikas zu machen, so Hofarbeit, die mit denen habe ich das nicht gemacht, auf keinen Fall. Das war alles privat auf so, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Seite hieß, irgendwie Pferdepraktika, keine Ahnung. Ich habe dafür Geld bekommen. Nicht überall wird man so gut bezahlt wie bei mir. Und das ist natürlich kein 10-Euro-Stundenlohn, das ist halt Spanien. Aber dafür habt ihr die Sonne, das Meer. Ich habe direkt neben dem Meer gewohnt und die Leute und die Atmosphäre und den ganzen Sommer halt. Diese 3 Monate pur am Lernen, ganz alleine. Und bevor ihr nichts macht, sucht euch irgendwas, was ihr gerne macht und versucht das umzusetzen in was im Ausland, weil diese Situation, dass ihr mal komplett alleine irgendwo seid und zwar wirklich komplett alleine und niemand kennt euch und ihr müsst euch komplett was selber aufbauen, die ist so krass, also die ist so heftig, Spaß, aber die wird euch einfach mega voranbringen und ich weiß nicht, ich weiß noch ganz genau, wie das war und ich dachte immer, ich wäre halt ein sehr offener Mensch und käme auch eigentlich mit jedem gut klar, aber irgendwann hast du nicht mehr deine Mama im Rückhalt, deine Freunde, die mit denen du zusammen was machst, sondern musst dich komplett mit allen irgendwie arrangieren und immer auch mit neuen Gästen und dann ist dein Boss eben mal sauer auf dich, dann muss man halt damit umgehen, aber man kann halt nicht abends nach Hause gehen, sondern man steht abends wieder da und kocht und, oder kochen musst du jetzt nicht, und bedeckt den Tisch für die Gäste und halt auch deinen Boss so. Man muss halt einfach damit klarkommen, so. Und das ist sowas, was mich halt einfach, diese Erfahrungen mich halt einfach sehr, sehr, sehr, sehr geprägt haben und mir auch, glaube ich, sehr weitergeholfen haben. Bei mir war es zuzüglich dazu auch noch so, dass ich plötzlich auch die Idee für mein Studium hatte. Also, was heißt die Idee? Ich hatte schon vorher Sachen im Kopf, aber ich wusste halt echt gar nicht, wohin. Und irgendwann, nicht mal, dass ich mit einer Person krass geredet hätte und das daher gekommen wäre, sondern irgendwann war das einfach klar. Also, irgendwann war es einfach klar, dass ich das studieren werde. Und klar, das ist jetzt bei jedem, ich kann das nicht versprechen, dass es bei jedem ist, aber ich fand es halt verrückt, dass es halt einfach kam und dann stand es fest. Dann wusste ich, okay, wenn ich nach Hause gehe, dann mache ich das. Und genau, wie gesagt, meine Erfahrung war es einfach, ich kam nach Hause, ich habe mich so gefreut, meine Familie zu sehen, ich habe mich so gefreut, meine Freunde wiederzusehen. Klar, es ist so, das werden wahrscheinlich auch alle Work-and-Traveler sagen, sobald man mal wieder im Alltag ist, bist du einfach drinne. Das ist so, du denkst noch so, boah, geil, Spanien und Sommer und die Leute und es war heftige Erfahrung, aber man nimmt natürlich Erfahrungen mit und auch die Gedanken daran, aber trotzdem ist es irgendwie halt einfach dann vorbei und man ist halt ganz schnell wieder in der Realität. Aber darüber mache ich, glaube ich, meine nächste Podcast-Folge. Die Uni ist auch nochmal eine große Sache. Also Uni prägt einen auch nochmal sehr, auch von den Leuten her. Und es ist einfach was ganz, ganz Neues, was halt auch sehr cool ist. Ja, aber ich wollte meine erste Podcast-Folge nicht zu lang halten. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu kurz gebunden, aber auch nicht zu lang. Und ja, deshalb wollte ich nur abschließend nochmal zusammenfassen. Macht irgendwas, geht einmal raus, auch wenn es nur für 2-3 Monate ist. Es prägt euch mega. Also wirklich, denkt nicht, dass es so verschwendete Zeit, sondern genießt die Zeit nach dem Abi, den einen Monat vor dem Abiball, feiert mit euren Freunden, geht mit eurer Familie irgendwo hin, fahrt in den Urlaub und dann nehmt euch Zeit für euch selber. Ihr werdet euch vielleicht nicht selber finden in 3 Monaten und ihr werdet vielleicht nicht die Erleuchtung des Lebens haben, aber ihr werdet was sagen, wo ihr selber mit euch erstens im Reinen seid, dass ihr was gemacht habt, weil ganz ehrlich, niemand kann mir erzählen, wenn alle aus eurem Unifach sagen, ja, ich war in da und da und es war so geil, dass ihr dann nicht so denkt, ja, okay, ich habe direkt meine Schule, dies, das. Ihr wisst, was ich meine. Also nutzt die Zeit, nutzt eure kostbare Zeit als Jugendliche und wenn ihr nicht das ganze Jahr aussetzen wollt, habt ihr einfach eine ganz, ganz tolle andere Möglichkeit. Und ja, ich muss jetzt los. Damit schließe ich diesen Podcast nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen in jeder Weise und Anmerkungen und vielleicht auch Verbesserungswünsche, Sachen. Und ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.